Sie hörten Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler, eine Produktion des Landesstudios Vorarlberg aus dem Jahr 1967, dem Gründungsjahr von Ö1. Otto Grünmandl hat aus Schnitzlers berühmten Monolog ein vielstimmiges Hörspiel gemacht. Zu hören waren Wolfgang Weiser, Rudolf Schücker, Helmut Vlasak, Gretel Fröhlich, Brigitte Schmuck, Emo Zingel, Harvard Seeböck, Franz Keinrad und Roland Staudinger. Die Musik für dieses Hörspiel komponierte Bert Breit.